1. Anschließend wurde der Brandopferalte aus Occasionholz gefertigt, war quadratisch mit einer Seitenlänge von 5 Ellen und einer Höhe von 3 Ellen. 2. Seine Horne wurden und den via Ecken angebracht, so dass sie eine Einheit mit dem Alter bildeten und der gesamte Alter wird mit Kupfer überzogen. 3. Des Weiteren wurden alsam Alter gehorend und gerät, y Topfer, Schaufeln, Becken, Gabeln und Fannen, vollständig aus Kupfer hergestellt. 4. Zudem word für den Alter ein Gitterwerk aus Kupfer angefertigt, das sich unterhalb des am laufenden Simses bis zur halben Höhe des Alters erstreckt. 5. Anschließend wurden via Ringe für die via Ecken Diocese Kupfern und Gitterwerks gegossen, die Tradestangen aufzunehmen. 6. Die Tradestangen selbst wurden aus Occasionholz gefertigt und mit Kupfer überzogen. 7. Die Stangen wurden durch die Ringe und den Seiten des Alters gesteckt, damit der Alter transportiert werden konnte, war aus Bretten gefertigt und in Hall. 8. Das Kupfern Becken samt seinem Gestell wurde aus den Spiegeln der Frauen hergestellt, die am Eingang des Offenbarung Zeltes ihren Dienst verrichteten. 9. Danach wurde der Vorhof errichtet, für die Sudzeit fertig man 100 Ellen lange Vorhof am Hange aus geswörntem Bissessen. 10. Dazu gehorten 20 Säulen mit 20 Kupfern und Fassen, die Nägel der Säulen sowie die Zugehörigen Ringe bestanden aus Silber. 11. Für die Westseite wurden 50 Ellen lange am Hange angefertigt, irgend durch zen Säulen mit zen Fassen, auch higher wären die Nägel der Säulen und die Ringe aus Silber. 12. Die Ostseite erhielt ebenfalls am Hange von 50 Ellen lange. 13. Debi Worden für einen Teil der Ostseite 15 Ellen lange am Hange mit 3 Säulen und deren 3 Fassen verwendet. 14. Für den anderen Teil der Ostseite wurden ebenfalls 15 Ellen lange am Hange mit 3 Säulen und deren 3 Fassen angebracht. 15. Und für den dritten Abschnitt der Ostseite galten Dieselbenmaß, 15 Ellen lange am Hange mit 3 Säulen und deren 3 Fassen. 16. Samtlich Vorhof am Hange rundherum bestanden aus geswörntem Bisses. 17. Die Säulenfass wären aus Kupfer, waren die Nägel und die Überzug ihrer Kapitel aus Silber gefertigt worden, zudem wären als Säulen des Vorhofs mit Silbern und Ringen ausgestattet. 18. Der Vorhang für das Vorhofste war ein Kunstvoll Buntwerkerarbeit aus Blauem und Rotem Purpur, Karmesin sowie geswörntem Bisses, Mass 20 Ellen in der Lange und 5 Ellen in der Höhe, passend zu den anderen Vorhof am Hangen. 19. Die via Zugehörigen Säulen mit ihren via Fassen wären aus Kupfer, waren die Nägel, die Überzug ihrer Kapitel und die Ringen ihnen aus Silber bestanden. 20. Samtlich Flock für die Stiftschart und den gesamten Vorhof bestanden aus Kupfer. 21. Dies ist die Aufstellung der Materialien für die Stiftschart, dem Zelt des Zeugnisses, die Aufbefehl Moses durch die Leviten unter der Leitung Ithamars, des Sohns des Priesters Aaron, erstellt word. 22. Bezalel, der Sohn Uis und Enkel has aus dem Stamm Judah, fertil arbeiten aus, die der Herr Mose befohlen hat. 23. Mitm arbeitet Oholiab, der Sohn Ahisamachs von Stamm Dan, der als Kunsthandwerker, Zimmermann und Buntwerker in Rotem und Blauem Purpur, Karmesin und Bisses tätig war. 24. Das gesamte Gold, das für die Herstellung des Heiligtums verwendet wurde und als Weihegabe gespendet wurde und war, belief sich auf 29 Talente und 730 Shekel nach dem Heiligen gewickt. 25. Das Silber, das durch die Zahlung der Gemeinde eingenommen wurde, betrug 100 Talente und 1775 Shekel nach dem Heiligen gewickt. 26. Jedermann abs 20 Jahren, derzer Musterung erfasst wurde, zahlte ein halbe Shekel nach dem Heiligen gewickt, insgesamt waren die 603.550 Personen. 27. Die 100 Talente Silber wurden zum Jessen der Fass für das Heiligtum und für den Vorhang verwendet, wobei 100 Fass mit Jewels einem Talent Silber gegossen wurden. 28. Aus den Verbeleibenden 1775 Shekeln wurden Nägel für die Säulen gefertigt, deren Kapitel überzogen und die Säulen mit Ringen vers Hen. 29. Das als y hegabe gespendet kupfer belief sich auf 70 talente und 2400 shekel. 30. Der Raus werden die Fass für das Tor des Offenbarung Zeltes, der Kupfern Alter samt seinem Gitterwerk und al Altargerät hergestellt. 31. Ibenso werden der Raus die Fass für den gesamten Vorhof und das Vorhof der Soiel Flock der Stiftschat und des Vorhofs gefertigt.